Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Thank you. We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach. If we're trying, somewhere breaking free. You know the world can see us in a way that's different than who we are. Creating space. dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. Some of them want to be abused.

across the sea. Through the darkness you'd hide with me, like the wind beat me by the sea.

mine. Let's go. one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I whine? Don't make me choose. I don't wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle. Somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Doo doo doo doo doo doo. Oh, I want something just like this. Doo doo doo doo doo.

zum FC Köln und mir Jon zum KIT. Wir trinken jene Kölsch und wir fahren KVB. Henkel, Mensch, Milovic, bei uns ist immer ja los. Wir feiern jene Jahr auf deinem Fuß. Warte doch Gott. I'm not afraid to die. I'm not afraid to die.

Ich war dabei, warst du dabei? Wir sind auf Einkaufswagen surfend durch den Supermarkt gerauscht und haben von dem Pausengeld lieber die Bravo gekauft. Wir spielten Snake auf unserem 51-10. Ich war dabei, warst du dabei? Und Musik gab's auf CDs oder Kassetten, Liebesbriefe noch auf Zetteln. Willst du mit mir gehen? Ja, na, vielleicht. Das beste Eis gab's bei Antonio und die Ecke für eine Mark. Der schlimmste Tag war der, an dem Mufasa starb. Und als Pusten noch half und es Drachen gab, haben wir Burgen gebaut. An nur einem Tag waren wir ganz ohne Meer oder Schiffpirat. Wir sind Kinder der 90er. Wir sind Kinder der 90er. Um der Lava zu entkommen. Und die Mohunjagd war Trendsport am PC. Wir haben mit Asterix den Kampf in Gallien aufgenommen. Ich war dabei, warst du dabei? Und Musik gab's auf CDs oder Kassetten, Liebesbriefe noch auf Zetteln. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Das beste Eis gab's bei Antonio und die Ecke für eine Mark. Der schlimmste Tag war der, an dem Mufasa starb. Und als Pusten noch half und es Drachen gab, haben wir Burgen gebaut. An nur einem Tag waren wir ganz ohne Meer oder Schiffpirat. Wir sind Kinder der 90er. Und als Pusten noch half und es Drachen gab, haben wir Burgen gebaut. An nur einem Tag waren wir ganz ohne Meer oder Schiffpirat. Wir sind Kinder der 90er. So. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Now. Verschiedenen Frauen. Bei mir ist gerade mal die eine abgehauen. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ich sollte mir mehr Schlager geben. To 10 million fireflies. I'm weird cause I hate goodbyes. I got misty eyes as they said farewell.